Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Ja, da ist er, mein erster Podcast in diesem neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten im Kreise eurer Lieben und seid gut ins neue Jahr gekommen. Ja, vielleicht hat ja der eine oder andere neue Vorsätze, Wünsche oder Ziele für dieses Jahr festgelegt und setzt diese schon fleißig um. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr an euren Wünschen, Zielen und Vorsätzen dranbleibt. Egal, wenn es mal Rückschläge gibt, zieht's durch, setzt sie um und lasst euch davon nicht, ja, das Ziel, den Wunsch oder so verderben und es wird schon alles klappen, so wie ihr es euch wünscht. Ja, mein Weihnachten und Silvester war körperlich sowie emotional sehr schwer, weil durch meinen Post-Covid-Zustand und der Fatigue waren die Feiertage für mich nicht so umzusetzen wie noch 2022. Denn durch die körperlichen Probleme konnte ich leider nicht so dran teilhaben und das miterleben, wie ich es gerne gehabt hätte. Für mich leider ein Rückschlag. Aber ich hoffe trotzdem, dass es eines Tages wieder besser wird und ja, dass ich dann alles wieder so miterleben kann, wie ich es mal konnte. Ja, und das heißt ja, neues Jahr, neues Glück. Und von daher hoffe ich dieses Jahr auf mein kleines Wunder. Hatte letztes Jahr schon darauf gehofft. Ist leider nicht zu mir gekommen. Aber ja, vielleicht kommt ja mein kleines Wunder dieses Jahr. Ich will es auf jeden Fall nicht unter Druck setzen. Aber ja, so ein Wunder könnte ich schon gebrauchen. Ist schon schwer, wenn man schon so lange zu Hause ist und irgendwie keinen Fortschritt sieht. Ja, da ist es nach vorne blicken dann ja einfach recht schwer. Man versucht zwar täglich positiv nach vorne zu schauen und kämpft von Tag zu Tag, aber wenn nichts passiert, verliert man irgendwann die Hoffnung und er glaubt dann auch nicht mehr daran, dass es eines Tages besser wird. Jeder von euch kennt wahrscheinlich die Situation und war auch schon mal in solchen Situationen. Ja, die ziehen einen dann schon runter, die Situation, und machen einem bewusst, was man alles verloren hat und was man alles vermisst. Und ja, wie gerne würde ich wieder arbeiten gehen können, was unternehmen können. Wie gerne würde ich verreisen können, ohne Angst haben zu müssen, dass man dann den Urlaub nur im Bett oder auf der Couch verbringt. Ja, ich würde so vieles gerne wieder machen, aber schon durch die vielen Reize und der daraus folgenden Reizüberflutung und der Fatigue ist halt vieles nicht mehr möglich. Aber mein Podcast ist noch möglich und manchmal zwar mit längeren Pausen dazwischen, aber den wird es auch dieses Jahr weiterhin geben und darauf freue ich mich auch. Ja, wer weiß, vielleicht bekomme ich ja demnächst auch jemanden an die Seite. Dann wird es einen Podcast zu zweit mit vielen spannenden Themen geben. Und ja, werde euch weiterhin natürlich trotzdem auf dem Laufenden halten über die Entwicklung meines Post-Covid-Zustands und der Fatigue berichten, ja, und was mir halt sonst noch so als Thema einfällt, beziehungsweise was mich interessiert oder beschäftigt. Aber so, ja, so zu zweit wäre auch schon cool. Also wir dürfen gespannt sein. Ich selbst bin auch gespannt, was in Sachen Podcast noch so alles kommt und passiert, wie es dieses Jahr körperlich für mich weitergeht, wie es allgemein für mich weitergeht und was noch so alles kommt. Ja, und die letzten Tage habe ich auf Instagram ein Reel entdeckt. Denk mal, Leute, die von euch auch auf den sozialen Medien unterwegs sind, auf Instagram oder weiß ich irgendwie, die werden ihn wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Da gab es so ein Reel, wo man einen Screenshot machen muss und dann erfährt man, was 2024 einem geschenkt. Und also da stand dann 2024 schenkt dir und darunter kamen dann ganz schnell hintereinander Wörter. Und man musste dann halt den Screenshot machen. Ja, und ich habe dann meine Augen geschlossen und habe dreimal hintereinander einen Screenshot gemacht. Und das Ergebnis war echt toll. Denn 2024 schenkt mir Glücksmomente. Kann ich super gebrauchen. 2024 schenkt mir Stille. Auch diese brauche ich öfters. Und 2024 schenkt mir Wunder. Ja, und über mein kleines Wunder hatte ich ja schon gesprochen. Letztes Jahr kam es leider nicht. Aber dann wird es wohl dieses Jahr mit meinem kleinen Wunder klappen. Ich bin sehr gespannt und werde euch definitiv von meinem kleinen Wunder berichten, wenn es kommt. Aber wie gesagt, ich will mein Wunder nicht unter Druck setzen. Ich denke mal, es wird schon zur rechten Zeit kommen. Ja. Und bis dahin lassen wir uns nicht unterkriegen und kämpfen weiter Tag für Tag. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald.